Hier ist weiter der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist immer noch Günther Jansen. Thema auch dieser zweiten Stunde bleibt der Produzent Tony Visconti. Gebürtiger New Yorker, aber eigentlich immer in England aktiv, wo er mitten in London auch sein eigenes Studio aufgebaut hatte. David Bowie und T-Rex, ich habe es schon mehrfach erwähnt, das sind die beiden Eckpfeiler, Giganten oder wie auch immer, seiner Arbeit als Produzent. Er hat in den 70er Jahren alle Veränderungen, Mutationen David Bowies konstruktiv begleitet, fand im Studio immer den jeweils neuen Sound bzw. neue Strukturen, ob Pop, Soul oder Elektronik, ob alleine mit Bowie oder zusammen mit Brian Eno, Robert Fripp, Carlos Alomar oder wie sie alle hießen. In der produktivsten Bowie-Phase überhaupt war Visconti immer mitten im musikalischen Geschehen. Eben Ashes to Ashes, 1980, ein Anknüpfen an den Major Tom über 10 Jahre zuvor von Space Oddity. Apropos 10 Jahre. 10 Jahre nach Mark Bolans tödlichem Autounfall erschien 1987 ein Tony Visconti Remix von T-Rex größtem Hit, 1971 Get It On. Und den hatte Visconti natürlich auch im Original produziert und auf allen T-Rex-Stücken auch immer die Streicher arrangiert.